Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Es ist die Folge 334 und wir sind zu dritt. Dom ist heute unterwegs und konnte nicht. Aber wir haben einen Zahlenfakt. Genau, und zwar sind wir jetzt bei der 334 angekommen und hier habe ich eine wunderschöne Meldung vom 8.01.2009. Neuer Kälterekord, minus 33,4 Grad. Ja. Die Polarkälte hat am Donnerstagmorgen die Tiefsttemperaturen in Deutschland erneut absacken lassen. Das Frostloch lag in den Bayerischen Alpen. Ja. Das Frostloch. Bei Fundensee bei Berchtesgaden. Der Fundensee ist der kälteste See. Aber was ich interessant an der Meldung finde, ist, wenn du sie weiterliest, dann steht, Weihnachten 2001 wurde dort mit minus 45,9 Grad Celsius die tiefste Temperatur in Deutschland gemessen. Das heißt, worauf, das ist bei mir wieder so mein Liebling Headlines bei Artikeln, worauf bezieht dich denn neuer Kälterekord? Ich vermute neuer mal. Neuer Kälterekord am 8.1. oder was? Vielleicht. In diesem Jahr. Oder in diesem Jahr oder ja, seit einer Woche oder in den letzten 5 Stunden. Das kälteste Jahr seit 356 Tagen. Ich habe es jedenfalls rausgesucht, weil es gerade so schön zu unserer Hitzewelle passt, ja. Die wir augenblicklich haben. Ja, da habe ich auch vor kurzem einen schönen Artikel gelesen, den Luzi verlinkt hat. Irgendwie, is this a sign of things to come? Yes. wo es halt irgendwie darum geht, dass diese Hitzewelle tatsächlich sehr direkt Global Warming induziert ist. Dass es da durchaus Forschung gibt, die sagt, ja, so bleibt es jetzt dann auch die nächsten Dekaden im Sommer. Wow. Do not want. Ja, wir mussten jetzt hier auch den Ventilator gerade ausmachen, damit der nicht auf der Aufnahme ist. Und wir leiden für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Oh, wir leiden. Je. Ja, Amen. Ja, hier in München ist es noch relativ nett gerade, finde ich. Stimmt. Ich hatte gerade 31 Grad. Naja, siehst du mal. Schon eher so Sauna. Nun ja. Wir haben aber nicht nur schlechte Nachrichten. Nein, wir haben auch gute Nachrichten. Und namentlich für einen von uns und die anderen freuen sich mit. Ja. Der Tobi macht sich jetzt irgendwie selbstständig sozusagen und macht hier sein eigenes Spiel und wird dafür gefördert. Ja, der Film- und Fernsehfonds Bayern, wir hatten ihn ja ab und zu durch die News am Geistern. Der fördert dreimal im Jahr Games-Projekte in Bayern. Und ja, da habe ich auch einen Förderantrag eingereicht Mitte des Jahres und der ist jetzt bewilligt worden. Das heißt, ich kriege jetzt ein bisschen Unterstützung vom Staat dafür, dass ich ein iPhone-Game entwickle. Das ist doch ein Konzept. Ein Konzept. Sind genau, wir quasi alle drei gefördert jetzt sozusagen. Yes. Willst du schon darüber reden, um was es gehen wird oder bleibt das noch geheim? Nee, ich kann schon drüber reden. Ich bin jetzt voll unvorbereitet. Mir fällt jetzt nur meine Beschreibung ein, die ich Dom gegeben habe, ohne groß nachzudenken. Mhm. Wie der langweilige Teil aus 80 Days, nur nicht langweilig. Verstehe. Jetzt also, nicht so PR-wirksam. Das ist so ein bisschen in den Koffer packen dann, oder? Ja, genau. Also die Idee ist, du bist ein Teil von einer Abenteurerparty, die in dunkle Höhlen und verwunschene Schlösser und Zauberertürme aufbricht, um Monster zu besiegen, Prinzen und Prinzessinnen zu befreien und Schätze zu bergen. Und der Witz an der Sache ist, dass du nicht derjenige bist, der die Monster schnetzelt, sondern die Kämpferin Julie, die besorgt das Monster schnetzeln. Und du trägst ihr die Sachen hinterher. Du verwaltest also die Ausrüstung der Party und musst dich darum kümmern, dass die richtigen Waffen und Fackeln und so weiter immer parat sind, musst aber auch Schätze aufsammeln unterwegs. Und das Spiel ist dann so eine Abwägung zwischen, nehme ich jetzt diesen Goldschatz mit oder nehme ich jetzt diesen Diamanten mit oder hebe ich mir doch lieber noch eine Fackel auf, weil der Platz in deinem Rucksack ist sehr beschränkt. Es ist, wenn ich dir so zuhöre, fällt mir als Parallele noch ein Fußballmanager für Dungeon Crawling. Ja, das ist tatsächlich so der Langzeitteil. Also es gibt so einen Story- oder Missionsmodus zwischen den einzelnen Dungeon Crawls, wo du dich drum kümmern musst, neue Aufträge an Land zu ziehen. Da seid ihr dann in der Kneipe und du musst mit den Auftraggebern reden, du musst die Schätze irgendwie verkloppen, du musst schauen, dass du neue Ausrüstung kaufst. Und da kannst du dir auch neue Missionen aussuchen, so wie diese ganzen missionsbasierten Spiele, Strike Commander, Wing Commander, dass du zwischen den Action-Sequenzen die Möglichkeit hast, dir auszusuchen, wie viel Risiko, wie viel Gewinnchance willst du in der nächsten, im nächsten Action-Segment haben. Und da sehe ich dann auch die Möglichkeit, eine Story zu erzählen, die so ein bisschen übergreifend ist. Ja, ist aber alles noch nicht so richtig konkret. Das sind viele Ideen in meinem Kopf, aber das muss jetzt noch ausgearbeitet und ausformuliert werden. Ja, also du hast auch erstmal eine Prototypenförderung bekommen, das heißt, du machst jetzt erstmal Konzept. Konzeptförderung. Okay. Also noch eins davor sozusagen. Genau. Also ich entwickle ein Konzept für ein Spiel und einen spielbaren Prototypen sozusagen. Also Proof of Concept. Genau, einen Proof of Concept. Und wir werden sehen, was da rauskommt. Wir sind gespannt und werden an dieser Stelle mehr hören in Zukunft, denke ich. Genauso wie wir an dieser Stelle auch mehr hören werden von Mina, was jetzt auch langsam so richtig losgeht mit der Entwicklung. Also so richtig weitergeht, muss man fast sagen. Aber auch dazu gibt es mehr Fleisch und vielleicht sogar einen eigenen Podcast. Ich will noch nichts versprechen, aber wir haben da zumindest schon was aufgenommen. Und da ist was in petto. Für die Patrons. Nein. Also das ist nicht nur Tobi. Für die Patrons. Du musst monetisieren, bitte. Du kannst, wir können ja über dein Spiel für die Patrons exklusiv. Ja. Twitch-Keys und so. Oh ja, Twitch-Keys? Ja, wenn ich denn die Entwicklung livestream. Ah, ach so. Das ist so schlimm. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, aber ich habe mir auch schon Game Dev Streams angeschaut. Ja, definitiv. Ja. Als nächstes auf der Liste ist ein Thema, zu dem ich mich vorab schon informieren wollte, aber dann nur erfahren habe, dass es ein Thema ist. Es steht da Bildschirmflackern und ich übergebe an Marcel, der uns erklärt, was das bedeutet. Ja, ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber mein iPhone fing vorgestern oder vorvorgestern damit an, einfach zwischendurch an den Bildschirm schwarz zu schalten und Ton lief weiter. Er war aber nicht touchable, das heißt, das ließ sich nur durch Drücken einer Taste aufwecken oder durch Verändern der Haltung des iPhones. Ja. Und ich hatte gerade das letzte iOS-Update aufgespielt. Keine Ahnung, ob das daran lag. Zumindest lief ich dann 2 Tage sehr unzufrieden mit meinem Handy rum, bis ich dann auf die glorreiche Idee kam, das Device neu zu starten. Ja. Und seitdem ist es weg. Ja. Auf jeden Fall war es sehr spooky. Ich wollte nur sagen, falls jemand Probleme in der Hinsicht hat, ich habe auf Twitter zumindest ähnlich klingende Sachen gefunden. Was lustig ist, sowohl ich als auch Luzi hatten die Tage auch Probleme mit iPhones, die sich erratisch verhalten. Nicht Bildschirmflackern, aber irgendwie langsam und Apps, die nicht performen plötzlich. Und auch da hat ein Neustart geholfen. Keine Ahnung, ob das was miteinander zu tun hat oder ob da irgendwas bei dem... Kann durchaus auch am aktuellen System liegen. Nee, ich habe ja die Beta noch dazu drauf. Also vielleicht war da irgendwas, irgendwelches Server schief bei Apple, die abgefragt werden. Keine Ahnung. Das ist lustig, vielleicht ist es auch einfach Zufall. Ich habe auch eine lustige Geschichte über erratisches Verhalten. Meine Schwiegermama hat mich angerufen. Das ist noch nicht das erratische Verhalten. Und hat gemeint, sie hat, wenn sie da hochwischt, so ein komisches Symbol über dem Bildschirm. Und dann habe ich mir einen Screenshot schicken lassen. Mhm. Und das Screen-Mirroring-Ding, der Knopf, der war nicht mehr an seinem Platz unten links, wo er hingehört, sondern der war über den Mini-Music-Player gerutscht. Oh je. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Da hat Reboot auch geholfen, aber... Ja, na, so Icons auf dem Launcher sozusagen, die sich irgendwie seltsam verhalten. Das ist ja auch so ein laufender iOS 11-Bug, der schon öfter... Nun ja, nun denn. Ja, wenn wir schon da bei diesen Anekdoten sind, vielleicht noch eine ganz interessante Anekdote zu DSGVO. Ich habe mit einer Verwandten letztens gesprochen, die sehr über DSGVO geschimpft hat. Ja. Und zwar, weil sie gesagt hat, hey, ich habe in der Apotheke einen Wisch in die Hand gedrückt bekommen und mein Arzt hat mir so einen Wisch gegeben. Hm. Die wollen jetzt alle plötzlich durch diese DSGVO Daten erheben. Ja. Und es kam tatsächlich so an, hey, die machen jetzt was neu. Früher habe ich ja auch keinen Wisch bekommen, war dann das Argument. Warum wollen die jetzt plötzlich meine Daten stehlen? Hm. Damn it. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie überzeugen konnte, dann den Wisch trotzdem zu unterschreiben, was ja bei einem Arzt ganz sinnvoll ist, weil der dann mit anderen behandelnden Ärzten kommunizieren kann. Ja, und überhaupt seine Daten halt verwalten. Genau, also insofern würde ich sagen, ja, eventuell wird die DSGVO auch ein paar Todesopfer fordern. Ja, also ich hab lustigerweise auch ähnliche Erfahrungen gemacht mit der DSGVO und Ärzten gerade. Ich war vor kurzem beim HNO für einen Allergietest und dann stand ich da halt so in der Schlange, um den Termin quasi wahrzunehmen. Und vor mir war halt eine ältere Frau, die nicht mehr so gut gesehen hat. Und dann hat die halt irgendwie ihr Business da mit der Sprechstundenhilfe erledigt. Und irgendwann hieß es dann halt, ja, hier DSGVO, unterschreiben Sie mal. Und da meinte sie, ich sehe ja nichts, um was geht es denn? Und dann hat man ihr halt nur gesagt, ja, Daten und so, unterschreiben Sie einfach. Und dann hat sie halt einfach unterschrieben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt... Das hat jetzt viel geholfen für alle Beteiligten, so diese DSGVO. Ja, ich habe gerade mehr Angst um die Leute, die nicht unterschreiben, weil sie jetzt Angst vor Daten haben. Ja, ja. Und dann halt, ja, vielleicht nicht den vernünftigen Abgleich haben, welche Medikamente noch eingesetzt wurden oder so. Auf jeden Fall funktioniert das ganze Teil sicher nicht so, wie es gewünscht ist. Und das ist das Traurige dran. Definitiv. Ja, aber eigentlich waren wir bei iPhones, die nicht richtig funktionieren und die Abhilfe dafür, wie wir alle wissen, ist einfach ein neues kaufen. Und die Gerüchtelage für neue iPhones verdichtet sich. Die aktuellen Gerüchte sagen, es wird 3 verschiedene iPhones geben dieses Jahr. Alle haben einen Notch und alle haben Auflösungen und Screenformate, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Außer das eine, das ein direkter Nachfolger vom iPhone X sein wird, das 5,8-Inch. Und es wird aber auch ein 6,1-Inch und ein 6,5-Inch-Telefon geben. iPhone X Plus und iPhone X Plus Plus. Ich weiß nicht, weil das iPhone, also das 6,1-Inch, sprich das mittlere, das ist gerüchtehalber halt irgendwie mit einem LCD-Screen, das heißt mit einem schlechteren Screen und wohl auch nur mit einer Einzelkamera. Das heißt, das wird eher das billige Gerät dann sein wohl. iPhone XE. Sozusagen, ja. Also das mittlere ist dann das CE oder SE oder was auch immer. Und das 6,5 ist dann das iPhone 11 Plus. 10S Plus. 10S Plus, ja, das ist auch gut. Oh Gott, ja. Ja, hoffentlich lassen sie sich was einfallen und das wird nicht so dumm mit der Benamung. Nun ja, aber das ist so gerade die Gerüchtelage und Gerüchte halber soll auch das 6,1-Inch, sprich das mittlere, das etwas billiger sein soll wegen LCD, sich bereits verspäten, weil die LCDs nicht in Kapazität verfügbar sind gerade und dann kann man das wohl erst im Oktober kaufen. Aber das ist alles noch, steht alles in den Sternen und das ist gerade so Stand der Dinge. Stand der Dinge ist im Übrigen auch, wo ich eh schon bei den neuen iPhones bin, dass sie dann ohne Qualcomm-Modems kommen. Qualcomm ist ja der Chip-Hersteller, der bisher die Modems baut, also für LTE und den ganzen Mobilfunkkram. Und die haben wohl gesagt, nee, also sieht so aus, als würde dieses Mal Apple irgendwie kein Qualcomm-Zeug verkaufen oder einbauen, sondern da Intel-Modems einbauen. Dazu muss man auch wissen, dass sich Qualcomm und Apple gerade mal wieder und schon eine gewisse Zeit in Rechtsstreit befinden. Okay, jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ja, und zwar dafür bin ich erste Frage, welches von den iPhones hat die gleiche Größe wie das 10? Das kleine, das 5,8. Okay, und das hat jetzt die Größe wie, ungefähr die Größe wie ein 7er? Vom Gehäuse? Bisschen größer ist es, glaube ich. Bisschen größer? Ja. Okay. Aber das entspricht den nicht mit S benannten Geräten? Korrekt. Von früher. Das 6,5er entspricht den Plus genannten Geräten oder ist es größer? Nein. Ich weiß nicht, wie groß ist ein iPhone 7 Plus? Das ist die große Frage. Oder iPhone 8 Plus. Gibt es iPhone 8 Plus eigentlich? Ja, oder? Bei iPhone 8 habe ich mich irgendwie so komplett abgemeldet, weil ich mir das iPhone X gekauft habe. Ja, es gibt ein iPhone 8 Plus. Und wie viel Inch hat das? Ich kann mit Inch nicht anfangen. 5,5 tatsächlich nur. Das Display alleine. Oh. Ah, ja, nee, aber. Ja, das ist immer das Blöde, weil das ist Display. Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, war doch die Gehäusegröße vom 10 wie das kleine, oder? Das alte. Ja, genau. Ja, genau. Ich überlege gerade bloß, was für ein Handy möchte ich im Herbst haben, denn meins ist ja mittlerweile schon ein bisschen schwachbrüstig. Also ich denke, wenn das Plus dir von der Größe her zusagt, dann wirst du wahrscheinlich mit dem großen Telefon sinnvollst fahren, weil du dann wirklich einen absurd großen Screen für einen wahrscheinlich ähnlichen Formfaktor haben wirst. Wenn du allerdings denkst, okay, dieses iPhone Plus, das ist mir eigentlich jetzt auf Dauer schon ein bisschen groß, dann komme ich im Moment auch ganz gut mit dem iPhone X zurecht und muss sagen, so ein 5,8 Inch ist auch, da kann man auch mit leben. So, ich persönlich überlege, ob ich dann wieder auf 6,5 zurückgehe, weil großes Telefon ist mehr groß, aber ich bin mir auch unsicher. Also ich habe ja, glaube ich, 2 Jahre mit einem oder 1 Jahr mit einem großen gelebt und jetzt seit 1,5 Jahren mit dem kleinen, haben beide Vor- und Nachteile meines Erachtens. Ja. Also ich mag das kleine wesentlich lieber. Einzige Ausnahme ist halt das, was ich ganz oft auf dem Telefon mache, nämlich Webseiten lesen. Aber momentan tendiere ich kompromisstechnisch eher zum Kleinen. Naja, dazu werden wir ja im September dann noch mehr erfahren. Ja, die Frage ist natürlich auch, inwieweit unterscheiden sie sich potenziell noch? Es könnte durchaus sein, dass das 6,5 Inch irgendwie eine bessere Kamera noch hat. Dann kann man da auch nochmal drüber nachdenken. Ja, ich beneide Aga auch immer über um den Porträtmodus. Ja. Ehrlicherweise. Na gut, den wirst du dann haben. Aber bis dahin, wie du sagst, dauert es noch ein bisschen. Kommen wir zum nächsten Thema. Und da soll es um Dive Inside gehen. Und das hört sich ja schon genauso schlimm an, wie es vermutlich ist. Ich weiß so gut wie nichts über das Spiel, aber ich bin mal wieder drüber gestolpert. Und Mann, oh Mann. Weißt du, da siehst du dann auf Touch Arcade, siehst du dann die Neuheiten der Woche und dann ist da ein Spiel und denkst du, das ist doch Inside. Ja. Steht daneben Dive Inside. Mhm. Und abgebildet ist halt so ein Unterwassergefährt, als wäre es ein Screenshot von Inside. Und sie haben wohl, also ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist, ich habe keine Ahnung, wie eigenständig es ist, aber sie haben wohl diese Taucherglocke genommen und damit fährt man dann in dem Spiel rum. Also ein Mechanismus, einen kleinen Mechanismus aus Inside. Und ja, natürlich bedienen sich Spiele auch anderen Spielen, aber dann nenne ich das nicht Dive Inside und dann mache ich nicht den Stil identisch. Hm. Es ist schon ein bisschen sehr dreist. Und in den Kommentaren bislang bei TouchArcade geht auch noch keiner drauf ein. Okay. Strange. Das macht halt auch den Markt kaputt. Also ich weiß jetzt nicht, ob Playdead da große Probleme haben wird, aber bei kleineren Apps, die ja durchaus kopiert werden, wir hatten es ja auch vor ein paar Folgen, kann das wirklich problematisch sein. Mich wundert nur, dass es nicht Angry Flappy Doodle Inside ist. Dive. Das kann ja im Endeffekt sogar auch noch ein gutes Spiel sein, keine Ahnung. Aber ja, das muss ja nicht sein. Echt nicht. Ja, nee, das ist erstmal so ein bisschen Kopfschütteln angesagt, finde ich. Aber naja, man kann es nicht verhindern, dass sich Leute da gratis an die PR dranhängen. Gut, wo wir dieses Thema dann hinter uns haben, habe ich noch ein lustiges Fragezeichen-Thema rausgesucht. Und zwar geht es um den japanischen Kaiser. Und darum, dass er bald nicht mehr der japanische Kaiser sein wird. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Kaiser Akihito wird 2019 im April, glaube ich, zurücktreten und seinem Nachkommen den Thron überlassen, am 30. April. Und warum wir jetzt darüber reden, ist, das hat auch, das führt zu Problemen in der IT-Welt, wie man so schön sagt. Weil die Japaner ja nicht, also offiziell zumindest, eine eigene Zeitrechnung haben, eine eigene Jahreszählweise sozusagen, die sogenannten Äras. Aktuell ist die Heisei-Ära. Und die Äras ändern sich mit dem Kaiser. Und jetzt haben die Computer das Problem, dass jetzt halt das erste Mal so richtig im Informationszeitalter sich die Ära ändert. Und die Frage ist, wie gut sind sie darauf vorbereitet und was passiert, wenn zum Beispiel jemand als Datum Heisei 40 eingibt, was definitiv nicht passieren wird, weil Heisei 30 das letzte Heisei sein wird. Und solche Geschichten. Ne? Und erschwerend hinzukommt, dass der Ära-Name von Premierminister und Kabinett bestimmt wird, also beziehungsweise, dass der Premierminister beauftragt mehrere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit Vorschlägen. Ach, und ich diese dachte, Vorschläge. Der Kaiser, der das begründet? Nee, das ist nicht der Kaiser. Ich hab das extra recherchiert. Das ist total kompliziert. Das wird quasi vom Premier und Kabinettsmitgliedern werden da Leute nominiert, die sich da was ausdenken sollen. Und die müssen da jeweils mehrere Vorschläge machen. Und dann werden die Namen gescreent vom Premier. Und dann werden Draft Proposals selected. Und zum Schluss wird dann das Kabinett darüber abstimmen, welcher Ära-Name der neue Ära-Name sein wird. Krass. Zum Beispiel Coca-Cola 1? Vielleicht, ja. Aber ich glaube eher nicht. Oder Allianz Arena 1? ja. Aber das eigentliche Problem jetzt, worauf ich zu sprechen kommen wollte, das wird erst Ende Februar 2019 passieren. Sprich, man hat gerade mal 2 Monate von der Name wird verkündet, bis der Name ist im öffentlichen Gebrauch. Holy shit. Und das sind dann doch schon krasse Turnaround-Zeiten. Naja, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, dass die Systeme so anzupassen, dass sie mit einem beliebigen Namen umgehen können, den man auch zu beliebigen Zeitpunkten festlegt. Naja, aber so einfach ist es halt auch nicht, weil dann musst du halt irgendwie, also du müsstest halt dann immer dynamisch die Ära-Liste nachladen. Alles in die Blockchain. Die verhandelt den Namen dann aus. Genau. Und dann ist es alles sicher. Und bis die Blockchain ausgerechnet hat, welcher Ära-Name ist schon die nächste. Ach ja. Also auf jeden Fall alles nicht so einfach. Es gibt übrigens auch noch Rechner, die aus der vorherigen Ära noch stammen. Das war die irgendwas mit Sho, glaube ich. Habe ich vergessen. Showa? Klingt das grob richtig? Ja. Nein. Ja, okay. Die rechnen immer noch mit der alten Ära sozusagen. Die sind jetzt da irgendwie in Jahr 70 alte Ära. Ach nein. Das sind so alte Koboldkisten und so. Scheiße. Das Problem ist nur, auch diese Rechner werden ein Problem bekommen, nämlich die sind meistens nur mit zweistelligen Jahreszahlen designt, weil so alt werden Kaiser im Zweifel ja nicht. Und sprich, wenn die dann bei Jahr 100 angekommen sind, dann gibt es da auch wieder einen Überlauf und wir haben wieder mehr Spaß. Das ist noch eine Frage am Rande, vielleicht wisst ihr das ja, was heißen denn diese Namen? Also Das sind Namen, die, konkret Heisei ist eine Anspielung auf klassische Geschichtswerke der chinesischen Literatur. Es ist quasi ein Zitat, das verschieden aus dem Chinesischen ins Japanische übersetzt wird. Man kann es irgendwie, die gemeine Übersetzung ist Frieden innen und außen im Himmel und auf der Erde. Also Frieden überall sozusagen. Das ist halt quasi so ein Motto, unter dem die Zeit steht. Okay, das heißt, oh Gott. Ja, ich bin ja gerade froh, dass Trump nicht in Japan regiert. Sonst würde das jetzt, ja, naja, gut. Aber das finde ich ein interessantes Konzept, dass man die Eras benennt. Das und ist Showa cool. ist Enlightened Peace and Harmony. Also, ja, das hat nicht so gut geklappt. Aufgeklärte Frieden und Harmonie, so in der Art. Ja, aber du weißt ja. Nee, das war nicht so. Um den Zweiten Weltkrieg. Ja. Wo jetzt Japan auch nicht gut weggekommen ist. Ja, also in keiner Hinsicht. Eher so ein Vorsatz als ein. Ja, wir sind gespannt, was irgendwie dann die nächste Ära sein wird. Wir werden im April 2000, im März 2019 berichten. Bis dahin kommen wir jetzt zum Konsum und wir fangen an mit einer Webseite. Die heißt Up Unwrapper. Ich habe sie, glaube ich, schon ein paar Mal genannt. Hast du? Ich wollte bloß darauf hinweisen, dass es sich wirklich lohnt, da einmal die Woche drauf zu gucken, weil da sehr viele interessante iOS-Apps besprochen werden, die gerade im Puzzle- und Adventure-Bereich. Ja. Genau. Ja, da kommt auch gleich noch eins dazu, aber dazwischen grätsche ich schnell rein mit einem Spiel, das ich gerade spiele und das mir sehr viel Spaß macht. Es geht um Hollow Knight. Hollow Knight ist ein Titel, der jetzt bei weitem nicht neu ist. Der für PC gibt es den schon länger. Aber in letzter Zeit hört man sehr viel davon und das liegt im Wesentlichen daran, dass er jetzt vor kurzem für Switch rausgekommen ist. Und gefühlt alle jetzt das für Switch kaufen und dort spielen. Es ist auch einfach die perfekte Plattform dafür. Hollow Knight ist ein Plattformer und verheiratet meines Erachtens die besten Teile aus, jetzt habe ich vergessen wieder, das Celeste und Dark Souls. Und das trifft so ein bisschen mein Interessenszentrum. Also es ist komplett Celeste drin, weil es ja die besten Teile von Celeste sind. Sozusagen, ja. Ja, also es ist interessant. Okay. Ziemlich cooles Plattforming. Im Laufe der Zeit bekommst du noch mehr Fähigkeiten, so Double Jump und so Kram dazu. Es ist jetzt nicht so screen-orientiert wie Celeste, sondern die Level sind komplexer oder länger, scrollen halt, will ich sagen. Was aber für mich den besonderen Reiz ausmacht von Hollow Knight ist, erstens, es ist eine sehr interessante Welt. Man spielt nämlich so einen untoten Käfer Knight, der mit einem Nagel quasi fechtet. Und das Ganze findet halt statt in einem Insektenkönigreich, das aber alles so ein bisschen verfallen und hat die beste Zeit hinter sich sozusagen ist. Und da gibt es ganz viele untote Insektengegner, die einem im Weg stehen und die man dann mit dem Nagel pieksen muss. Zwischendurch gibt es dann auch Bossfights mit größeren Insekten. Und die Mechanik von, wenn du stirbst, dann verlierst du alles, was du gesammelt hast und musst dann wieder dahin zurücklaufen, um es zurückzubekommen, ist natürlich auch ganz klar eine Anspielung oder eine Mechanik, die sie aus Dark Souls haben. Du meintest Tetris. Tetris? die sie aus Tetris haben. Du verlierst alles, wenn du einen Fehler machst. Ja, aber zurücklaufen kannst du bei Tetris halt nicht. Das stimmt. Ja. Und ja, es ist einfach, es ist unfassbar schön gemacht. Es hat einen sehr schönen Artstyle so. Es ist, ja, es ist ein großartiges Spiel. Es macht mir super Spaß und sich da irgendwie durch diese Levels durchzusuchen und verschiedene Dinge freizuschalten. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, weil es gibt da natürlich auch ein Fast-Travel-System, das aber auch seine Tücken hat. Und es gibt ganz viele Items, die man sammeln kann, die dann irgendwelche Special Abilities haben. Es ist toll. Guckt euch das an. Es ist echt nicht teuer. Es kostet irgendwie $15 oder so. Und dafür kriegt man ein wunderbares Spiel. Wer auf Dark Souls und oder Jump'n'Run steht, der ist da echt gut bedient. Ihr seid nur einen großen Schönheitsfehler und das ist noch nicht für die PlayStation 4 erschienen und noch nicht mal geplant. Tja, aber es ist ja schon auf der perfekten Plattform, nämlich auf der Switch. so viele Plattformen. Ja. So langsam lohnt sich's, Marcel. Ja, aber nee, wieso? Ich habe noch nichts auf der Switch, was ich spielen will. Was ich nicht woanders spielen kann. Aber Zelda und Mario und. Ja. Hollow Knight vielleicht. Ja, kommen wir zu was du spielen kannst, weil es ist auf iOS. Es ist The Eyes of Ara. Ja, The Eyes of Ara ist eine iOS-Umsetzung von einem Steam-Spiel. iOS of Ara. Ich wollte es nur nennen, ich habe bislang erst reingespielt, weil der Bildschirm ist mittendrin immer schwarz geworden. Das war dann nicht so toll. Du solltest darüber berichten. Nicht so toll auf die Dauer. Zuerst dachte ich an The Room, aber die richtige Beschreibung wäre natürlich ein Myst-like. Ich kann noch nicht viel drüber sagen, ich wollte bloß darauf hinweisen, weil ich glaube doch, dass auch bei den Zuhörern einige Liebhaber von dem Genre sind und bis jetzt hat sich's ganz gut angegangen. Es hat mich jetzt noch nicht so 100% überzeugt wie The Room oder auch der von den anderen House of Da Vinci, aber es ist vielversprechend. Also es hat mich auch noch nicht abgeturnt. Da hatten wir dieses Returner, glaube ich, hieß das, wo ich dann nach 5 Minuten aufgehört habe und nicht weiterspielen wollte. Ja. Also kostet um die $5 im App Store. Kann man sich angucken, nice, wenn man da neues Futter braucht und ja, da ja die Room-Spiele nur alle 2-3 Jahre erscheinen, braucht doch jeder da neues Futter. Definitiv, definitiv. Ja, an dieser Stelle kommen wir zum Nachklapp und im Nachklapp geht es um den Patreon, den ich letztes Mal so flapsig angekündigt habe und dann online gestellt habe. Ich wollte mich sehr, sehr bedanken für alle, die uns tatsächlich auf Patreon unterstützen. Just in diesem Moment ist ein 15. in die Runde getreten. Ja, es ist überwältigend, dass tatsächlich Leute uns ihr hart verdientes Geld für diesen Unsinn, den wir hier verbreiten, geben. Und ich wollte nur Danke sagen und ich freue mich, dass ich nicht mehr Soundcloud alleine zahlen muss jedes Jahr. Ja, wir danken auch. Außerdem ist ja vor der Sendung schon hier mein Aufnahmegerät so ein bisschen, hat schon ein bisschen gesponnen. Insofern ist es auch gut in Aussicht zu haben, dass, falls ich mal neue Hardware kaufen muss, das irgendwann auch refinanziert werden kann. Aber noch ist es nicht so weit. Noch funktioniert alles und und das heißt, wir können auch nächste Woche wieder eine Fanboys-Folge aufnehmen. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche und Servus und Baba. Ciao. Adi.